WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute haben wir eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Anja. Die erste Anruferin ist Anja, 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Anja, weswegen rufst du an? Mein allerliebster Mann hat angerufen am 10.9., das ist so 2,5 Wochen her. Mhm. Und er hat es als prekäre Lage oder ach wie auch immer tituliert. Ich hatte die Nacht beim Nachbarn verbracht, weil ich mich in ihn verliebt hatte. Und ich musste jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Also du kannst dich bestimmt erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das Gespräch hat hohe Wellen geschlagen. Genau. Und hättest das nicht geschlagen, hätte ich mich innerlich auch gar nicht breitschlagen lassen. Ich bin irgendwie, ich glaube, ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen, weil ich bin gar nicht das böse Weib. Na gut, Anja, ich fasse mal zusammen für die Zuhörer, die nicht dabei waren, als dein Mann angerufen hat. Dein Mann hat, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Heiko. Heiko hat angerufen und wir waren alle platt, die wir dazugehört haben. Der erzählte, dass du, seine Frau, also du, mit der ich jetzt rede, dass du beim Nachbarn bist und so ein Techtelmechtel angefangen hast mit dem Nachbarn. Ja. Und an demselben Abend du auch bei dem Nachbarn übernachtet hast. Ja. Also quasi Wand an Wand, jetzt im übertragenen Sinne gesagt, fand das statt. Ja. Und ich habe ihn gefragt und gelöchert und gemacht und getan. Und er sagte, dass er nicht eifersüchtig ist, dass es Nein. ihm nur darum geht, dass es dir gut geht. Ja. Und wenn ihr da noch so rumpoppt nebenan, das ja. ist ihm völlig egal und er kann dann gut schlafen. Und irgendwie habe ich es eben nicht so richtig abgenommen. Jetzt bin ich hochgespannt, deine Sichtweise zu hören. Mir wäre ja lieber, wenn du mir eine Frage stellst. Naja gut, glaubst du ihm das, dass er nicht eifersüchtig ja. ist? Ja, ja. Bist du denn, verliebt in diesen Nachbarn? Ja. Du bist verliebt sogar? Ja, ganz schön sogar. Ganz schön sogar? Ja. Wie lange jetzt schon? Also angefangen hat, also im Januar habe ich zweimal ein Küsschen auf die Wange bekommen und dann war so, huh. Mhm. Und, aber verliebt habe ich es eigentlich, also im Juni, Juli so. Mein Mann hatte schon recht, also die letzten 4-5 Wochen ist dann... Sind die Sicherungen durchgebrannt bei dir? Ja. Wie lange bist du mit deinem Mann schon zusammen? Zusammen seit 1986, also 28 Jahre, verheiratet 26 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ist das jetzt zum ersten Mal, dass so etwas passiert? Also so kleine Schmetterlinge im Bauch. Gab's schon mal. Gab's schon mal. Aber so eine große Sache nicht. Ich dachte jetzt auch, das geht wieder in 2-3 Wochen ist es weg, aber diesmal ist es nicht weg. Das ist anders, aber so. Es ist auch so anders, dass ich, wir schlafen nicht miteinander. Also du hast es Poppen genannt. Entschuldige, ich habe es jetzt vulgär ausgedrückt. Ja, also, machen wir gar nicht. Ich fühle mich einfach wohl in seinen Armen, der ist so ganz anders als wenn man, mein Mann ist ein Kopftyp, er ist schlank, zierlich, zu Deutsch mit Gynäkologenhänden und mein Nachbar, das ist ein richtiger Arbeiter, der ist ein Kfz-Mechaniker, der ist kräftig mit Muskeln, mit Tattoos, also, mit im Klartext, großen Klopfoten, das so, ist so ganz anders. Im Klartext ein Tier. Und man liegt doch nicht nur in den Armen eines Tieres, sondern da muss man... Ich möchte gerne beide haben. Also möchtest im Prinzip auch schon mal irgendwann mit dem schlafen. Komm, raus damit jetzt. Ich möchte gerne, aber er macht das nicht. Der ist so anständig. Wegen deines Mannes macht er es nicht? Nein, ich weiß ich nicht. Also du würdest schon gerne, aber er... Ich würde wirklich gerne, ja. Aber er macht's nicht. Nein. Hast du denn kein schlechtes Gewissen, wenn du da verträumst, in den Armen dieses Stiers Nein. liegst? Das musst du mir mal erklären, wenn daneben der Mann schläft in einer anderen Wohnung, dein Mann, nein, den du auch Mann, nicht... Nein, mein Mann, der hat auch sein Leben und... Aber der hat doch im Moment keine andere Frau. Ja, im Moment nicht, aber bis vor 3 Jahren war er auch ganz schön unterwegs. So. Also, nö, jetzt bin ich mal dran. Ach so. Das heißt, um das mal richtig zu stellen. Ach so, okay, dann müssen wir das mal klarstellen. Das heißt, ihr habt quasi eine offene Beziehung. Nein, überhaupt nicht. Nein, nur es gab immer mal hier und da so kleine Ausbrüche und ihm ist es andauernd passiert, jetzt ist es mir passiert. Ich habe das doch nicht geplant. Für mich war das ganze Thema Liebe verliebt, neu in jemanden verlieben, war für mich eigentlich abgeschlossen. Mit 48 dachte ich, okay, das, ich habe auch nichts vermisst, aber dann ist es mir passiert. Was soll ich denn tun? Ich habe das doch nicht geplant. Das ist doch. Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, ob ich mit Heiko darüber gesprochen habe oder was er mir erzählt hat. Darüber hast du gar nicht mit ihm gesprochen. Er war nur der Arme und so sahen auch die ganzen Feedbacks dann noch aus. Das stand ja so. Ich habe selber nicht gelesen, aber er hat mir eben gesagt, oh, Puppi, du bist aber ganz böse. Da war wohl nur hier und da mal einer, der das ansatzweise auch nur verstanden hat. Ich meinte jetzt, wir haben, glaube ich, nicht darüber gesprochen, ob er immer treu war. Nein, habt ihr gar nicht. Ja, er war, nein. Ein großes Versäumnis meinerseits, ihn das nicht gefragt zu haben. Auch ein kleiner, schlimmer Finger. Ja, wie hast du denn darauf reagiert damals, als er dann seine Sachen... Naja, ich habe gelitten. Du hast gelitten? Ich musste mich immer entscheiden. Also, entweder lebe ich damit oder... Waren das auch intensive Sachen seinerseits mit den Frauen? Ja. Ja. Da hast du gelitten. Und jetzt leidet er nicht. Das ist doch komisch. Er kann sich meiner wirklich sicher sein. Ich werde meinen Mann um Gottes Willen niemals verlassen. Kann und das man? Mit meinem Nachbarn, das ist auch, ich könnte mit meinem Nachbarn niemals zusammenleben. Warum nicht? Also nein, wir sind viel zu verschieden. Das geht nicht. Also das sagt der Kopf. Aber manchmal, die Liebe ist ja nun völlig irrational. Aber mit ihm zusammen, nein, ich glaube, das würde unser schönes Verhältnis kaputt machen. Mhm. Also und unsere... wir haben uns wirklich gerne, wir kuscheln gerne. Aber miteinander leben, ich glaube, das geht nicht. Jetzt frage ich dich nochmal. Du glaubst wirklich, dass Heiko, also dein Mann, das gar nichts ausmacht? Doch, natürlich macht ihm das ein bisschen was aus. So. Na klar. Und deshalb die Frage. Ja, eben. Deshalb, das glaubte ich ja eigentlich auch. Und deshalb die Frage an dich nochmal mit dem schlechten Gewissen. Kannst du dich fallen lassen bei dem Nachbarn? Ja. Und hast nicht im Hinterkopf, der arme Heiko nebenan? Es war ja nur die eine Nacht, wo er zu Hause war. Naja gut, wenn er nicht zu Hause ist, dann ist er irgendwo anders. Aber er ist ja doch innerlich bei dir. Nö, wenn er nicht zu Hause ist, dann kann ich mich fallen lassen. Ja, weil dann weiß Heiko doch auch, wo du bist. Auch wenn Heiko nicht gerade zu Hause ist, sondern irgendwo anders. Wieso weiß er das? Erzählst du es ihm nicht? Nö. Ja gut, aber er weiß ja jetzt, dass da eine ganze Menge abgeht und... Nee, aber ich muss es ihm doch nicht morgens auf Brötchen schmieren. Ja. Ich kann doch einfach mal gar nichts sagen. Wenn er fragt, dann bin ich natürlich ehrlich. Aber wenn er nicht fragt, werde ich doch nicht sagen, ach, ich war bei... Und das war so toll. Das muss ich doch nicht. Mhm. Also, und das mache ich natürlich auch nicht. Ich will doch niemandem wehtun. Ich glaube, das tust du so auch schon, wie das jetzt läuft. Aber ist ihm das denn so klar, was du so für diesen Mann empfindest, wie du es gerade schwärmerisch mir vorgetragen hast? Ja, ich glaube schon, ja. Also du hast ihn jetzt erstmal so mir sehr gut erklärt, so was er für ein Typ ist, also ein zupackender Mann. Was ist er denn so vom Charakter her für ein Mensch? Eben. Und bitte? Ja, eben. Wie eben? Das ist ein Thema. So ganz anders als mein Mann. Also für mich nicht greifbar, verschlossen, er erzählt nichts. Ich habe eigentlich irgendwie gar keine Chance, ihn richtig kennenzulernen. Mhm. Das spricht ja nun nicht so sehr nein, für ihn. Überhaupt oder, nicht. Oder macht dich das sogar an, dass das ein geheimnisvollerer Mensch ist? Als dein... Das meint er ja auch. Also der mein Nachbar meint das ja. Aber ich finde das eigentlich total ärgerlich, weil... ich mir überhaupt kein Bild machen kann. Für mich ist das eher sehr unangenehm. Ich mag das nicht. Jetzt habe ich ihm heute auch zweimal sogar gesagt, ich mag es nicht, wenn ich ihn nicht greifen kann. Ich habe keine Chance, ihn irgendwo zu fassen, zu verstehen, zu... Gut, aber dann frage ich mich, warum du es dann überhaupt noch weiter so betreibst. nur wegen der Muskeln? Das ist ein Sonnenschein. Der lacht immer. Das ist einfach ein Sonnenschein. Für den gibt's. Aber du weißt gar nicht, keine schlechte Laune. Der hat keine irgendwie doofen Sachen. Der trinkt nicht. Und er ist sportlich. Mhm. Er ist einfach vollkommen unkompliziert. Unsere Anja ist einfach verliebt. Ja, so spricht, sag ich doch. Sag ich doch, ich kann doch nichts dafür, Mann. Nee, da kann man nichts für, das ist mir schon klar. Aber wie soll das weiterlaufen? Also wahrscheinlich wird es mir irgendwann wehtun. Mhm. Weil das kann natürlich nicht so weitergehen. Und er wird eine Frau finden. Der Nachbar? Ja, mhm, klar. Und dann ist er halt weg, ne? Sag mal jetzt so ganz, ganz ehrlich unter uns beiden Betschwestern. Ja. Gibt es so einen Hauch von Verachtung dem Heike, deinem Mann gegenüber, dass er so völlig anscheinend entspannt da sitzt? Na, nein. Nein. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, nein, überhaupt gar nicht. Ich bin ihm sowas von dankbar. Wärst du nicht lieber, würde dich das nicht mehr beeindrucken, wenn er auf den Tisch hauen würde und sagen mir so nicht? Ich bin so dankbar, dass er mir dieses Gefühl gönnt. Verliebt sein ist ein wirklich geiles Gefühl. Es ist so ein schönes Gefühl. Und ich habe dieses Riesenglück, dass mein Ehemann mir das gönnt und mir das nicht missgönnt, dass er sogar... Dennoch leidet er, wie du gerade selbst gesagt hast, leidet, schon. Nee, ich meine, man leidet überhaupt nicht. Doch, aber gerade hast du schon gesagt, dass ihm das schon... Na ja, na komm. Also ich, wenn ich dein Mann wäre, würde ich darunter leiden. Aber natürlich. Also ich könnte vielleicht mich dazu disziplinieren und sagen, die liebe Anja soll mal ein bisschen hinter ihr Leben leben, aber tief im Inneren, Mensch, du bist meine Frau. Aber ich komme noch jeden Tag mit guter Laune. Ich hab richtig geile, gute Laune. Ja, toll. Davon hat er doch auch dann würde ich denken, die hat nur gute Laune, weil sie gerade von dem Hengst nebenan kommt. Nein. Und nicht wegen mir. Ja, aber wir haben doch da nichts gemacht. Ja, aber im Kopf, Anja, hast du schon alles gemacht mit dem. Jo. Weißt du, wäre es denn nicht eine ideale Lösung, wenn ihr einfach eure Ehe als eine offene Ehe definieren würdet? Nein. Nein. Nein. Nee. Da bist du entschieden. Nee, das sind ja dann auch nicht mehr wir. Das ist doch nur jetzt so eine Phase. Na gut. Es kommt der Tag, da hat mein Nachbar eine neue Frau und also... Und dann leidest du. Ja, das weiß ich. Ja. Die Situation hatten wir schon mal vor, vor 18 Jahren. Genau, und... In einer anderen Konstellation. Da haben wir sogar mal wirklich zu dritt gelebt und... Oh ja, ihr habt schon viel gemacht. Ja, und dann kam eben derjenige und ich habe da jemanden gefunden und das war für mich auch nicht schön, aber... Na gut, also jetzt haben wir deine Sichtweise auch gehört und ein jeder möge sich seine Meinung darüber bilden. Niemand soll urteilen, das ist euer Leben und euer Ding. Und ich möchte einfach nur sagen, ich kann noch gar nichts dafür, es ist passiert und... Ja, für die Liebe kann man nichts, da hast du völlig recht. Ja. So. Und wir poppen nicht darüber. Wir kuscheln. Natürlich. Wir knuddeln, natürlich. Ich bekoche ihn, ich mache seine Wäsche und jo. Du machst deine Wäsche, das ist aber nicht so erotisch. Aber du machst es. Ja, er ist ja alleine. Natürlich. Klar, ich mache seinen ganzen Haushalt so, außer putzen. Also das mache ich nicht. Also Anja, ich wünsche, dass diese Konstellation gut endet, wie immer das auch sein mag. Ja, irgendwann schlittern wir da rum, aber es wird ja ein Ende finden. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast und dass du dich geäußert hast zu den Vorkommnissen. Ja, und vielleicht sind die Feedbacks ja auch nicht mehr jetzt ganz so schlimm. Oder ich krieg noch mehr den Arsch voll. Mal gucken. Naja, wollen wir mal gucken. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Glück euch allen, dass sich alles irgendwie fügt. Na klar. Tschüss, ciao. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer für euch. Kostenfrei natürlich. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Max und Max ist 31. Guten Morgen, Max. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Max. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um eine Geschichte, die ist ungefähr vor knapp 1,5 Jahren passiert. Ja. Also ein bisschen mehr wie 1,5 Jahren. Es geht um eine Nachbarin. Also mittlerweile bin ich mit ihr fest zusammen. Ja, also auch wieder so ein Nachbarschaftsverhältnis wie gerade. Nee, das ist ganz anders. Okay, ganz anders. Erzähl mal. Und dann ist es so gewesen, dass sie als Stripperin gearbeitet hat. Als was? Als Stripperin. Als Stripperin, okay. Kannst du den Hörer mal irgendwie ein bisschen anders halten? Ich verstehe dich nicht gut. Verstehst du mich besser jetzt? Ich hoffe mal, ja. Und auf jeden Fall sind eines Tages mal so drei Typen, haben bei ihr geklingelt, Lederjacke ziemlich breit gebaut. Und dann habe ich dann einen Schuss gehört gehabt. Ein Schuss? Genau. Ui. Und dann sind die drei Typen rausgerannt und ich habe die Tür aufgemacht und habe gesehen gehabt, dass sie an der Schulter erwischt worden ist. Sie? An der Schulter. Sie wurde an der Schulter getroffen. Ja. Und die sind runtergerannt. Einer hat sich angeschaut und mir einen Augenzwinker gemacht und sind abgehauen. Moment, wer hat wem einen Augenzwinker gemacht? Einer von den Typen hat mir den Augenzwinker gemacht. Dir? Warum hat er das gemacht? Ich kann mir das bis heute noch nicht erklären. Mhm. Und dann habe ich sie mit zu mir rübergenommen, habe ihre Wunde versorgt, weil ich kenne mich damit aus. Ich war jahrelang bei dem Militär. Ich war auch im Auslandeinsatz. Mhm. Und ich habe zu ihr immer wieder gesagt gehabt, gut, Jenny, es ist besser, wenn wir jetzt die Polizei dazu holen. Natürlich, ja. Und sie wollte das nicht. Und ich sagte, das geht nicht, aber anders. Du hast die Wunde versorgt, weil du dich auskennst. Du bist Sanitäter oder sowas gewesen bei der Bundeswehr. Nein, ich bin kein Sanitäter gewesen, ich bin Nahkampfsoldat gewesen. Aber du kennst dich mit solchen Sachen aus, aber dennoch ruft man doch den Krankenwagen an, wenn jemand angeschossen ist. Auch wenn man die Erstversorgung schon gemacht hat. Ja, das habe ich dann gemacht gehabt und sie wollte nicht und dann habe ich das von meinem Willen selber gemacht. Mhm. So, Krankenwagen kam, aber sie wollte nicht, dass die Polizei angerufen wurde. Genau, ich habe dann mit ihr geredet gehabt, ich habe gesagt, es geht nicht so weiter, wir müssen da was machen. Mhm. Und dann habe ich sie dann besucht gehabt, einen Tag später im Krankenhaus. Also sie ist doch ins Krankenhaus gegangen? Genau. Mhm. Weil ich bin ja da mitgefahren im Krankenwagen. Mensch, ich verstehe dich so schlecht, ja. Hast du nicht, ist denn nicht die erste Frage dann, was war da los? Warum haben die das gemacht? Wo ich das dann rausgefunden habe, das waren Zuhälter. Mhm. Zuhälter. Wie sie das erklärt hat, sie ist dann abgehauen, weil sie wollten, dass sie dann anschafft. Illegal. Mhm. Also die wollten, dass sie illegal anschafft. Genau. Ja. Und sie wollte das nicht. Und dann hat sie, gab es diese Gewalteinwirkung. Genau. Mhm. So, sie kam ins Krankenhaus. Ich hoffe, dass sie dann relativ schnell wieder fit war. Ja, und dann haben wir Anzeige erstattet. Mhm. Da haben noch andere Mädels ausgesagt, Mädchen. Mhm. Und die wurden dann so 8 Jahre nach verurteilt. Ach, die Täter wurden zu 8 Jahren verurteilt? Genau. Das heißt, man hat die gefasst? Genau. Ja. Weil sie ist dann in Besinnung gekommen, einen Tag später. Wohin ist sie gekommen? In Besinnung, dass man jetzt die Polizei einschalten muss. Ich verstehe das nicht. In Besinnung? Ja, also ihr ist klar geworden im Kopf, dass sie das dann machen muss. Ach so, verstehe. So, das ist deine Nachbarin. Das ist nach wie vor deine Nachbarin. Nee, das ist es eben jetzt nicht. Wir sind ein Paar. Wir haben eine Tochter, die ist 8 Monate alt. Max, wir machen mal Folgendes. Ich kann dich zu schlecht verstehen und ich glaube unsere Zuhörer auch. Das ist sehr anstrengend. Wir versuchen dich mal nochmal anzuwählen in der Hoffnung, dass wir eine bessere Leitung kriegen. Okay? Hörst du mich jetzt besser? Naja, das wird immer wieder dasselbe sein. Ich bitte dich mal aufzulegen und wir wählen dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, so machen wir es. Okay. Dann machen wir in der Zwischenzeit weiter mit dem Klaus. Und Klaus ist 64. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Domian. So, dich verstehe ich schon ein bisschen besser. Mich verstehst du besser. Hallo Klaus, ja. 64 Jahre alt. Um was geht's? 64, ja. Ich befinde mich seit 2 Jahren im Pflegeheim in der Eifel, im Alten- und Pflegeheim in der Eifel. Ach, da liegst du, da befindest du dich. Da befinde ich mich jetzt momentan nicht. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe dort eine nette Frau kennengelernt. Mhm. Im Heim. Die arbeitet dort als Köchin und als Putzfrau. Mhm. Ja, und wir haben uns so kennengelernt, sie kam vor 2 Jahren, da war ich noch stark unter Cortison-Beschuss. Ja, sah aus wie so ein Pirelli-Männchen. Mhm. Und da kam sie zu mir ins Zimmer, wollte meine Wäsche zeichnen. Und sag ich, nein, ich bleib nicht lange hier. Ich bin noch zu jung dafür. Mhm. Ja, also da sind also Leute, die sind schon, was weiß ich, 90 und 80, viele Demente, sehr alte. Warum bist du überhaupt dort eingewiesen worden? Ich bin nicht eingewiesen oder worden. Oder hingekommen? Hingekommen. Meine Lunge ist kaputt. Mhm. Ich habe COPD 4. Ja, schwere Lungenerkrankung. Schwere Lungenerkrankung. Mhm. Und gekommen dadurch, dass ich früher mit Autolacken gearbeitet habe, ja. Ohne Maske. Ach du je. Also ich habe Bilder gemacht mit Autolacken. Wusste man das früher nicht, wie gefährlich das ist? Ich wusste, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich bin Künstler, ich bin einer für sich, da denke ich nicht drüber nach. Mhm. Ja. Wie viele Jahre hast du mit den Autolacken gearbeitet? So ungefähr 1 Jahr. Ach so, gar nicht mal länger? Nein, gar nicht mal länger. Und schon ist es zu einer so schweren Erkrankung gekommen? Das ist nicht alleine der Grund. Dann habe ich noch einen Selbstmordversuch gemacht mit Auto abgehangen. Aha. Ja, also da war ich eine Woche ungefähr, war ich weg vom Fenster, wachte dann in der geschlossenen Psychiatrie auf und war da, was weiß ich, 4 Wochen, bin aber dann wieder rausgegangen. Ja. Mhm. So, dann meine starke Raucherei. Ja. Ich rauche immer noch. Der Lungenarzt sagte zu mir, ja, also mit Rauchen gibt es 3 Jahre, ohne Rauchen 4 Jahre. Hast du dich für die kürzere Lebenszeit entschieden? Das ist jetzt 4 Jahre her. Ach so. Ja, manchmal irren Ärzte auch, aber ich meine, der Rat ist natürlich richtig gewesen von dem Arzt. Ich weiß das. Jeder Arzt, auch mein Hausarzt hier, der immer zu mir kommt ins Heim, der sagt, ey, rauchen nicht. Ich sag, geht nicht anders. Ich kann mit 64, ich habe angefangen mit 15 zu rauchen. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich ganz schwer. Das ist ganz schwer. Da sind ja die Stoffe drin, die einen abhängig machen. Natürlich. Jetzt erzähl mal weiter von deiner Frau, die du da kennengelernt hast. So, also gut, ich bin in dem Heim bin ich Heimbeiratsvorsitzender, also Vermittler zwischen Bewohnern, Patienten und der Geschäftsführung. Ich habe einen sehr guten Kontakt zur Chefin oben und zur Geschäftsleitung. Und die habe ich kennengelernt, ja, und so seit einem halben Jahr habe ich mehr Interesse für sie gezeigt. Also diese Frau, von der du gerade gesprochen hast, die Köchin. Die Köchin, ja. Okay. Und naja, auf jeden Fall. Ein bisschen verguckt in die Frau. Ja, genau, verguckt. Aber ich habe immer das Bewusstsein gehabt, das darf man nicht. Weil Bewohner und Angestellte sollte man möglichst vermeiden. Ja. Gut, irgendwann vor 4 Wochen habe ich sie dann gefragt, ja, ob sie mir ihre Telefonnummer geben kann. Ja, ganz überraschend gab sie mir die Telefonnummer. Und ja, dann habe ich sie angerufen. Dann haben wir ersten Tag 1 Stunde telefoniert, am zweiten Tag 4 Stunden. Und ja, dann war es für uns beide klar, da wird mehr draus. Ja. Ja. So, nun war natürlich das große Problem, was machen wir? Nicht, dass das über den Flurfunk geht, was weiß ich, weil sie arbeitet jeden Tag im Haus und ich bin jeden Tag da. Und irgendwie kommt das raus. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe einen guten Draht zur Chefin oben. Ich gehe einen Schritt nach vorne und bin rein und sag, ja, also Frau Dommann, ich habe mich verguckt, verliebt, sage ich. Ja, sagt, ja, wer ist das denn? Ich sage, ja, die und die. Und sagte Frau Dormann, da sie mich sehr gut kennt, seit 1,5 Jahren bin ich da Vorsitzender vom Heimbeirat. Sagte, ja, okay, gut, wenn das auf Beiderseitigkeit besteht, dann habe ich da keine Probleme mit. Okay, soweit so gut. So, jetzt Folgendes. Sie hat Urlaub jetzt, 14 Tage. Deine Geliebte. Meine Geliebte. nennen wir sie mal so. Ja, aber das ist nicht so mit der... Sex haben wir. Ja. Aber nicht mehr so wie früher. Okay, aber was ist jetzt das Hauptproblem, weswegen du anrufst? Ja, das Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, wie lange sie das eventuell mit mir mitmacht. Also wer jetzt, die Heimleitung oder? Nein, hier die meine Freundin. Wieso mitmacht? Ja, sie kümmert sich sich zwar sehr um mich und Medikamente und was weiß ich. Und wenn wir spazieren gehen, ich kann nur 30, 40 Schritte laufen und dann muss ich 5-10 Minuten Pause machen. Achso, du meinst, also du hast eventuell Angst, dass du ihr zu krank bist. Genau, genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Das meinen die anderen oben auch. Mhm. Wie kannst du dich mit so einem einlassen? Mhm. Ja. Und okay, nicht alle, aber so, was weiß ich, 5-6 Leute sagen, wie kannst du dich mit einem Schwerlungenkranken einlassen? Mhm. Du bist aber im Moment nicht in diesem Pflegeheim? Nein, ich bin im Moment bei ihr zu Hause. Ach so, okay, aber eigentlich bist du da? Eigentlich bin ich oben. Mhm. Ja. In dem Pflegeheim. Oben heißt in dem Pflegeheim. In dem Pflegeheim. Ja, okay. Also ich sehe das Haus von hier. Ja, ich ja nicht, deswegen wusste ich, was du mit oben meinst. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, hast du denn deine Bedenken ihr gegenüber auch mal geäußert? Hab ich, natürlich habe ich das. Nach dem Motto, was willst du mit so einem kranken Mann? Ja. Und was ja. sagt sie? Sagt sie, ja, das ist, sie gibt da nichts drauf. Ja, aber ich habe solche Ängste. Ich bin, meine Frau, meine Ex-Frau, die hat mich hier da oben abgegeben. Mhm. Ja, die hat einfach gesagt, so, ich kann dich nicht mehr pflegen, ich will dich nicht mehr pflegen, ich gebe dich jetzt da oben ab. Mhm. Hat mich, was weiß ich, mit einem Koffer und 5-6 Gemälden, die ich gemacht habe, einfach da oben abgeliefert und ist dann verschwunden. Ja. Wie alt ist denn diese Frau, in die du dich jetzt 48, du bist 64. Ja. Ja. Glaubst du ihr, dass ihr das egal ist, wie krank du bist? Ja, weißt du, es ist so, ich habe sehr viel negative Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Mhm. Man ist misstrauisch dann. Ich bin sehr misstrauisch. Mhm. Ja, also für mich ist das... Was glaubst du denn, wenn man misstrauisch ist, dann überlegt man ja auch immer, was sind die Beweggründe des anderen? Was glaubst du, was die Beweggründe ihrerseits sind, sich jetzt... Ja, auf der einen Seite, meine Mutter weiß Bescheid, ihre Eltern wissen Bescheid, ja, dass ich eine neue Freundin habe und sie googelt auch, was weiß ich, heute hat sie ausgerechnet, wie weit es nach Hamburg ist, weil ich will zum 90. Geburtstag meiner Mutter nach Hamburg fahren, sie wohnt dort und also auf der anderen Seite aber ja, ist sie dann wieder ein bisschen abweisend mir gegenüber. Ja? Ich weiß nicht warum. Sie hat auch schlechte Erfahrungen hinter sich. Ja? Du vergisst meine Frage nicht, ne? Ich hatte gefragt, was glaubst du, was sie bewegt, sich auf dich einzulassen? Ja, sie kennt mich seit 2 Jahren, hat also praktisch mich erlebt, wie ich ankam und wie ich aufgebaut wurde dort oben. Mhm. Ja, ich habe also das Pflegeheim, muss ich sagen, ich bin dem Pflegeheim sehr, sehr dankbar. Mhm. Dass die mir. Also die haben mich aufgepäppelt. Die haben mich aufgepäppelt. Sehr gut. Mein Hausarzt hat mich aufgepäppelt und das Pflegeheim hat mich aufgepäppelt. Mhm. Ich habe dort einen Raum gekriegt, wo ich malen kann mit Acrylfarben, also nicht mit Lackfarben, sondern mit Acrylfarben. Also die Lebensqualität hat sich da schon erheblich gesteigert wieder für dich. Ja, ich habe einen Kühlschrank im Zimmer, ich habe einen Fernsehen im Zimmer, alles, was man sich so vorstellen kann. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, es klappt aber sexuell schon noch mit deiner Freundin, trotz deiner Erkrankung. Ja, aber ich lebe mit einem Pümpchen, also einer Cortisonpumpe für die Lunge und einer normalen Pumpe und dann muss ich noch Medikamente nehmen. Also das heißt, wenn wir Sex miteinander haben möchten, dann muss ich darauf achten, okay, jetzt nehme ich die Cortisonpumpe und dann gibt mir das Luft für, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Achso, das heißt, das Cortison baut dich quasi auf, um Sexualität leben zu können. Erweitert meine Lungen. Ah, achso, ich verstehe. Also alles kompliziert. Das musst du dann vorher alles bedenken. Ja, das ist die Schwierigkeit. Und manchmal ist, ich darf die Cortisonpumpe nur 3-mal am Tag benutzen. Mhm. Na gut, das würde ja reichen. 3-mal am Tag. Ja, nein, aber ich muss dann immer abschätzen, wenn wir zusammen ins Bett gehen. Ja. Wann nehme ich das Ding? Ja, ich verstehe schon. Aber dennoch, auch wenn es kompliziert ist, vielleicht kann man es dann, weil es kompliziert ist, noch intensiver genießen. Ja, ich genieße es auch. Mhm. Ich bin also, ich sag, sie ist für mich vorrangig. Mhm. Also wenn wir Sex haben, ist sie die Erste, die, die zum Orgasmus kommt. Genau, dass sie auf ihre Kosten kommt. Dass sie auf ihre Kosten kommt. Ja. Ach, weißt du, Klaus, wenn du mir so eine Geschichte erzählst und ihr kennt euch, sie kennt dich ja schon lange, sie beobachtet dich. Ich kenne mich 2 Jahre, ja. Ich muss noch eine Frage stellen, die vielleicht nicht so schön ist, aber man muss sie stellen in dem Zusammenhang. Kann es sein, dass sie irgendwelche finanziellen Interessen an dir hat? Nein, keiner Teil. Keiner. Ich bin Künstler. Ich habe in Paris 2 Jahre gelebt, habe dort ein Zeichenstudium gemacht. Meine Rente beträgt ungefähr 700 Euro. Okay, es war nur eine Frage, die man stellen muss in dem Zusammenhang. Ja, ich habe durch die Krankenkasse habe ich einen Zuschuss von 1200 Euro. Das Rest zahlt das Sozialamt. Okay, also du bist kein steinreicher Mann. Ich bin kein steinreicher Mann. In der Tat nicht. Nein. Klaus, auch wenn du Bedenken hast und wenn du auch skeptisch bist und schlechte Erfahrungen gemacht hast, irgendwie ist es ja schön, dass das jetzt so gekommen ist. Ja, für mich ist das schön. Das ist schön. Und das ist was mir zu denken gibt. Warum? Wenn ich diese Freude zu sehr zeige, dann wird sie zurückhaltend. Dann zeig sie nicht so. Ja, gell? Dann genieße im Stillen. Ja. Ich weiß nicht, warum die Frau dann zurückhaltend wird. Ja, weil sie selber schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sie hat ist von ihrem Ex-Mann, da ist sie, was weiß ich, musste jeden Tag ran. Ja gut, aber es müsste sie doch auch freuen, wenn du dich freust. Die freut sich ja. Aber es ist, wenn ich mich zu sehr freue. Du darfst nicht zu überschwänglich sein. Ja, das ist das. Vielleicht überrollt sie das dann irgendwie oder. Ja, aber wenn du das doch weißt und wenn du eigentlich im Grunde der Frau vertraust. Ja, das tue ich. So, Mensch, dann genieß es, dann sehe es als großes Geschenk des Schicksals an, dass du jetzt in dieser Lebensphase das nochmal erleben darfst. Weißt du, ich hab am Anfang gesagt, ich will da oben nicht rausgetragen werden im Leichensack oder im Sarg. Ja. Denn am Anfang sind die Leute da rausgefahren worden, wie bekloppt, als ich dort angekommen bin. Das ist für mich Wahnsinn. Genieß es, was du noch bekommst vom Leben im Moment. Und mach dir nicht so viel zu sehr einen Kopf. Sei nicht zu überschwänglich, kannst dich ja ein bisschen zurücknehmen und die stille Freude ist die größte Freude sowieso. Ja, klar. Ja. Und genieß dein Glück und die Liebe, das ist doch wunderbar. Viel Glück euch beiden. Ja, kann ich von dir eine Karte haben? Na klar, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Lisa ist hier. Lisa ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lisa. Was ist los? Warum rufst du an? Ich bin ein bisschen nervös, aber... Leg mal los. Ich hab eine Sexbeziehung. Zu einem älteren Mann. Wie alt ist denn der Mann? 42 ist er. Wir haben uns durch Zufall in einer Dorfkneipe kennengelernt und ich habe mir halt von dem einfach nur ein Bier ausgeben lassen. Das war einfach so für mich so, okay, ich kriege ein Bier. Aber nichts weiter. Also du fandst ihn nicht irgendwie scharf vom Äußeren? Überhaupt nicht. Null. Überhaupt nicht. Mhm. Und dann haben wir uns halt irgendwann noch mehr in der Kneipe gesehen und dann war ich halt schon sehr angetrunken und bin halt mit ihm nach Hause gegangen und dann hatten wir halt auch Sex. Lebt der alleine? Bitte? Lebt der alleine oder ist der verheiratet? Soweit ich weiß, lebt der alleine. Ich weiß halt recht wenig über den. Ich weiß eigentlich nur, dass er 42 ist. Wie lang läuft denn jetzt dieses Sexverhältnis schon? 2-3 Monate, vielleicht auch 4. Und wie oft seht ihr euch? 4-mal die Woche. 4-mal die Woche? Ja, also es ist auch wirklich schon so, dass ich meinen Freunden dafür absage. Deinen Freundinnen, aber du hast keinen Freund? Nein. Du bist solo? Ja. Warum machst du das? Ich weiß es nicht, also es ist halt total abgedreht. Es musste ich ja irgendwie. Normales Mädchen und ich bin echt lieb. Und bei dem ersten Mal, wo wir halt Sex hatten, das war halt in seiner Küche und da hat er mir halt eine Gurke in die Möse gesteckt und ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist mir echt peinlich. Ja, gut, okay. Ehrlich. Und das macht er halt jetzt immer. Sowas in der Art. Das heißt, gefällt dir denn diese Sexualität, die er mit dir betreibt? Jein. Zum einen reizt es mich. Weil es was Neues ist? Genau. Und zum anderen? Zum anderen, wenn ich zu Hause bin und darüber nachdenke oder jetzt darüber spreche, also du bist auch der Erste, mit dem ich darüber spreche, bin ich von mir selbst etwas angewidert. Mhm. Das ist. Du hast es noch keiner Freundin erzählt, keiner engen niemand Freundin. Weiß es. Mhm. Niemand weiß es. Mhm. Also ich belüge tatsächlich meine Freunde, wenn ich mich nicht mit denen treffe und denen für Verabredungen absage, ich belüge die. Ja, ist das so, wenn du zu ihm gehst, dass es dann direkt zur Sache kommt und du dann danach sofort wieder gehst? Doch, das ist so. Ist es immer bei ihm zu Hause? Ja, meistens auch in der Küche. Also er bereitet das halt auch immer echt vor, irgendwelche Dinge, die er mir es ist total abgedreht. Es ist wirklich richtig abgedreht. Ihr redet kaum miteinander. Gar nicht, eigentlich. Also wir schreiben halt, wann ich das nächste Mal zu ihm komme. Mhm. Aber so wirklich geredet wird nicht. Er gibt dir aber kein Geld dafür? Nein. Nee. Nein. Mhm. Also ich gehe einfach hin, weil es mich irgendwie ein Stück reizt. Aber es ist andererseits dann auch wieder so super ekelig. Also ich habe eine Beziehung hinter mir, die ging 3 Jahre. Also ich war 16, da habe ich meinen ersten Freund kennengelernt und es war super und wir hatten ein ganz normales Sexleben. Mhm. Ist denn diese Sexualität, die du mit ihm betreibst, also du hast ja gerade schon beschrieben, so in die Richtung, was er mit dir macht, gibt es auch noch dann normalen Sex? Also schlaft ihr auch normal miteinander? Nein. Nee, nur solche Einführgeschichten? Ja, also zwischendurch kommt es dann halt schon nochmal zum Geschlechtsverkehr, aber eigentlich eher selten. In erster Linie spielen Lebensmittel eine Rolle. Mhm. Ist das so? Ja. Immer? Ja, und also ja, eigentlich schon. Mhm. Zwischendurch schlägt er mich dann halt nochmal dabei. Und das ist halt nichts, was ich jetzt irgendwie ganz, ganz schlimm finde. Aber es ist halt auch irgendwie komisch. Versuch mir doch mal den Reiz näher zu erklären. Lass uns über die reizvolle Seite dieser Geschichte sprechen. Es ist irgendwie mein kleines Geheimnis. Es ist etwas, was niemand weiß, wo ich niemandem was drüber erzählen muss, was ich für mich ganz alleine habe. Was ja aber auf der anderen Seite auch belastend sein kann, wenn man mit niemandem das mal austauschen kann. Ja, eben. Das ist mein Problem. So, und dann auf der anderen Seite. Ich eventuell auch gar nicht möchte, dass das da passiert. Ja, und auf der anderen Seite das Ekelgefühl. Total. Ist das Ekelgefühl auch schon da, wenn du die Wohnung verlässt von ihm? Ja. Es ist eigentlich schon da, wenn es vorbei ist. In dem Moment, wo es vorbei ist? Ja. Mhm. Weißt du, Lisa, das kenne ich auch sowas. Dieses Ekelgefühl in dem Moment, wo es vorbei ist. Und das war für mich in meinem Leben immer ein Indiz, zu entscheiden, das ist nichts. Mach es nicht. Auch wenn da vielleicht ein gewisser Reiz irgendwo am Anfang da ist. Aber wenn am Ende ein Ekelgefühl da ist, schon unmittelbar nachdem es passiert ist, ist das ein Zeichen, dass das nichts Gutes für einen, glaube ich. Ja, das Ding ist, also ich habe das nach 3, 4 Wochen oder so, habe ich schon mal das beendet. Also habe ich schon gesagt, du, das geht nicht. Mhm. Lass uns doch dabei belassen. Und dann war es auch okay. Und dann haben wir uns aber eben in meiner Stammkneipe wieder gesehen. Und dann ist es halt wieder dazu gekommen. Aber da hat er wahrscheinlich nochmal den ersten Schritt gemacht und dich das forciert. Ja, oder? Also er war auch echt dominant da zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ich meine, du bist natürlich auch ein gefundenes Wesen für den. Der Typ ist 42, du bist knackige 19 Jahre alt. Ja. Und mit dir kann er solche Sachen da ausprobieren. Das muss man ja auch sehen, dass er dich da natürlich sehr wunderbar als Sexspielzeug auch benutzt. Ja, also das zu hören ist jetzt echt ganz schlimm gerade für mich. Dass ich das so sage? Ja. Ja, ich muss es aber so sagen, weil es ist so. Ich habe ja auch so ein bisschen Sorge, dass du da dir in deiner Sexualität irgendwas kaputt machst, wenn du das noch weiter betreibst. Ich argumentiere nicht moralisch, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach um dein Gefühl, dass du sollst dich ja gut fühlen. Guck mal, es gibt da nichts Tolles, als wenn man Sex hat mit jemandem und man fühlt sich vorher, währenddessen und nachher sauwohl. Da gebe ich dir recht. Ja, das muss doch eigentlich das Ziel von uns allen sein, so eine Art von Sexualität zu haben. Und nicht hinterher zu denken, eklig. Ich würde an deiner Stelle rausgehen aus der Nummer. Okay. Ja. Du sagst, ihr schreibt auch miteinander oder simst miteinander. Ja. Aber eigentlich nur, wenn es darum geht. Und wie oft passiert das? Ja, also immer kurz bevor wir uns treffen. Ach so, also nur um die Verabredung, um das abzuklären. Genau, genau. Sonst gibt es nichts. Genau. Also seine Nachrichten kommen halt immer recht kurzfristig. Lisa, vorher? Ja, verstehe. Ja. Du kannst, buch es doch einfach so ab. Du hast jetzt eine schräge Erfahrung gemacht. Das läuft jetzt seit 4 Monate, sagst du. Und nun ist gut. Du hast diese Art von Erfahrung gemacht. Vielleicht findest du ja das, was dich da antörnt, irgend ein bisschen törnt dich da auch an. Vielleicht findest du das ja demnächst in einer anderen Konstellation mit einem Typ, den du sonst auch gut findest und du dich hinterher nicht mehr ekelst. Das wäre doch optimal. Ja, das stimmt. Ja. Also ich sag dir, meine Meinung ist, geh raus, aber du musst es natürlich für dich entscheiden, wie du es machst. Aber du wolltest ja nun mal meine andere Meinung hören, davon bin ich ausgegangen. Natürlich, ja. Lisa, entscheide richtig und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. 1:40 Uhr. Hier ist Curly Sue, stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist aber ein sehr lustiger Name. Ja. Woher kommt der Name? Das klingt so amerikanisch, oder? Amerikanisch, genau. Das heißt auf Deutsch. Was war das? Da gibt's auch einen Film darüber. Locke heißt es genau. Aha. Aber du. Curly Sue, Locke heißt es genau. Curly Sue. Ja. Du, meine Locke. Du rufst aber aus Deutschland an. Ja, ich rufe aus Deutschland an. Ja. Und 17 Jahre alt bist du. Genau. Und über was reden wir? Also, und zwar, wir reden darüber, was früher war. Ich hatte einen früheren Freund. Ja. Der hieß, ja okay, den Namen will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Muss ja auch nicht, nee, muss ja auch nicht. Okay. Ich war damals bei meiner Mutter und ich war halt 13, das hört sich jetzt blöd an. Ich habe halt auch Alkohol getrunken, weil ich habe meine Vorgeschichten, warum ich das gemacht habe. Mhm. Und war ich halt bei meiner Mutter und dann bin ich halt zu ihm, mit dem, wo ich früher zusammen war, bin ich dann halt zu ihm und dann war das so, dass ich, also ich weiß nicht mehr alles, aber das, was ich weiß, kann ich gerne erzählen. Und dann war das so, dass der mir anscheinend in den Sekt K.O.-Tropfen rein hat. Kurze Zwischenfrage, du warst 13 Jahre alt und wie alt war er? Der war 23. Ah ja, okay. Dann hat er dir irgendwelche Medikamente da in deinen Sekt getan. Irgendwas. Ja. Ja, genau. Irgendwas war das. Was genau, das weiß ich selbst nicht. Und das Problem war ja, es war ja alles schön und gut. Wir hatten das also das hört sich jetzt blöd an, ich war ziemlich noch früher jung. Also auf jeden Fall, wir hatten auch Sex, so ist es jetzt nicht. Also vorher schon, bevor das passiert ist. Ja, genau. Ja. Nicht davor. Schon. Also wo ich mit ihm zusammengekommen bin, hatten wir auch schon davor. Ach so, okay. Und das Problem war, ich habe ja immer mit ihm Streitigkeiten gehabt. Und das Problem war ja bei der Sache, er wollte Analsex und das, da war ich überhaupt dagegen. Ich wollte das nie. Wir reden immer noch von einem 13-jährigen Mädchen, ne? Das warst du. Du warst 13 Jahre alt. Ja, genau. Und der wollte von dir Analsex und hat überhaupt mit dir geschlafen. Ja, also da hat nicht mit mir geschlafen, da hat mich in dem Nachhinein dann, wo die Tropfen quasi schon teilweise gewirkt haben, hat er mich ja dann von hinten, also von anal vergewaltigt. Ach so. Quasi. Ja. Wusste deine Mutter von dieser Verbindung? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja, genau. Und zwar, das war dann so und dann habe ich ihn ja weggeschubst, weil ich habe ja dann geblutet, ich habe das dann auch gesehen, mir hat also alles wehgetan. Mhm. Du warst also nicht ganz K.O., du warst nur ein bisschen so bei Sinn, ne? Und hast das mitbekommen. Angeschnipst, sag ich mal ein bisschen. Und dann hat er mich halt zusammengeschlagen und ich habe es dann gerade noch so rausgeschafft. Und da war ich ja schon einigermaßen wieder im Verstand. Hab dann den Krankenwagen gerufen, der hat er noch zu mir gemeint, wenn du deiner Mutter irgendwas davon erzählst, bringe ich dich um. Ich meine, ich war ein 13-jähriges Mädchen, was hätte ich denn da machen sollen? Natürlich habe ich das im ersten Moment nicht meiner Mutter erzählt. Da war ich 2 Wochen im Krankenhaus danach dann. Du warst 2 Wochen im Krankenhaus? Ja. Das heißt, er hat hat dich so verletzt im Analbereich? Nicht im Analbereich, überall, weil er hat mich ja danach noch geschlagen. Ja. Mit Gegenständen, quasi. Baseballschläger war das, glaube ich. Also so viel ich weiß. Was hast du denn im Krankenhaus den Leuten gesagt, was passiert ist? Also ich habe denen gesagt, dass ich von welchen zusammengeschlagen wurde, aber ich habe die Gesichter nicht gesehen. Weil was hätte ich denn machen sollen? Ich war 13 Jahre alt, ich habe Angst vor denen gehabt. Und hast dann deine Mutter dann auch zunächst nichts erzählt, was passiert ist? Nee. Hast du es denn dann später erzählt? Ja, ich habe es ja nach ein Jahr danach habe ich sie erzählt. Und natürlich, wie Mütter halt reagieren, weil man, das war ja früher so, meine Mutter hat einen guten Bezug zu diesem Mann gehabt. Also sie hat sich halt gut mit ihm verstanden. Weil so von seiner Art war er ja eigentlich ganz in Ordnung. Hast du denen eigentlich, nachdem du dann aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, ist der dir nochmal irgendwie begegnet? Das Problem ist, ich wohne heute noch in dem Stadtteil, wo er wohnt. Das heißt, du siehst ihn heute noch manchmal? Ja, also nicht sein Häuschen, ja, und ich sehe ihn auch noch ab und zu, wenn ich jetzt zu meinem jetzigen Freund, also zu meinem Verlobten fahre. Und ja, also quasi sehe ich ihn dann noch ab und zu im Bus. Und ich meine, klar, ich denke mal im ersten Moment, ich tue meinen Freund es dann natürlich auch erzählen, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Ich meine, ich habe das ja schon verarbeitet alles. Weil ich habe ja auch einen Psychologin gehabt. Weil ich war ja dann auch in einer Einrichtung, also im Heim. Weil ich halt auch nicht gerade die Kräfte früher war. Und ich meine, es war ja auch ein schwerer Vorfall, ein schweres Verbrechen, was man dir angetan hat. Das ist ja auch klar, dass du völlig durch den Wind danach bist. Lass mich noch eine Frage stellen zu deiner Mutter. Du hast es ihr dann ein Jahr später erzählt. Und wie hat sie da reagiert? Also, sie hat so reagiert, sie hat mir das im ersten Moment gar nicht geglaubt. Weil ich, das Prinzip war ja, ich wusste ja nicht mehr alles. Es war ja anscheinend noch viel mehr, weil ich sah, ja, es sah halt richtig schlimm aus, es war viel mehr. Und ja, und habe ich das halt nochmal ausführlich erzählt und dann ist sie nicht her und hat das Telefon in die Hand genommen, wollte die Polizei rufen. Da habe ich mich natürlich quergestellt, weil ich habe heute noch von dem Angst. Ich mache auch einen großen Bogen drum, wenn ich den jetzt nochmal in dem Stadtteil sehe, wo ich wohne. Ich meine, momentan wohne ich jetzt bei meinem Freund, da wohnt er nicht da, wo er wohnt. Der hat diese Vergewaltigung an dir versucht oder vollzogen und er hat dich eben so zusammengeschlagen auch noch. Warum hat er dich körperlich dann auch noch so zusammengeschlagen? Weil ich ja dadurch, ich war ja dann nochmal auf der Toilette und da habe ich halt geblutet. Durch das bin ich ja so erschrocken. Dann habe ich ihn halt nur geschubst und haben halt angeschrien, was er gemacht hat mit mir. Ja, und dann in dem Moment hat er mich dann halt geschlagen. Ach so, weil du dich gewehrt hast und dann letztendlich dich von ihm lösen wolltest. Und dann hat er zugeschlagen. Ja, genau, dass ich dann gehen wollte, aber dann hat er mit dem Gegenstand halt auf mich zugeschlagen und dann... Das klingt, Curly Sue, das klingt alles sehr schlimm. Und eigentlich müsste dieser Mann angezeigt werden, aber das traust du dich nicht? Nee, das will ich auch gar nicht mehr. Das ist jetzt 12, 13, 14, das sind jetzt 3 Jahre her und ich habe mit vielen Menschen darüber geredet, wo ich das anvertrauen konnte. Und ich könnte mir nicht nochmal vorstellen, nochmal zur Polizei zu gehen, weil ich meine im Prinzip, es gibt da keine Beweise mehr. Das wäre natürlich in der Tat schwer und du musst alles dann nochmal neu erzählen und andererseits ist mir immer so unwohl, wenn solche Männer ungeschoren davonkommen, denn vielleicht macht er das immer wieder und es gibt noch andere Opfer oder es wird noch zukünftig Opfer geben. Ja, also jetzt, ich weiß jetzt nur so viel, weil das weiß ich natürlich, weil er in meiner Heimatstadt wohnt, wo jetzt meine Mama momentan wohnt, da wohnt er da auch. Und im Moment weiß ich, dass er von einem guten Freund mit seiner Schwester zusammen ist. Mit seiner Schwester ist er zusammen? Nee, von einem, also von guten Freund, so, die okay. Schwester. Entschuldige, ich habe es falsch verstanden, ja. Ja, und bei der ist jetzt eigentlich alles in Ordnung. Und ich habe von meinem Stiefbruder die Mutter, das wollte ich auch noch erzählen, die hat einen Anruf erhalten, früher von der Polizei, wo ich wäre, weil die haben gedacht, ich habe einen Kartenmissbrauch von meinem Bruder, seine Mutter, also Stiefmutter, mein Bruder, seine Stiefmutter, die Handykarte ausgeliehen haben. Die haben gedacht, ja, ich habe eine Kartenmissbrauch gemacht, aber ich habe ja die Karte von ihr bekommen, dass ich eine andere Nummer habe. Dass dieser Mann, wo mich halt vergewaltigt hat, nicht mehr erreichen kann. Da hat die Polizei gemeint, ja, ob ich mal mit diesem Mann zusammen gewesen wäre. Dann meint sie, ja, er war auch schon hier. Dann hat die Polizei halt zu ihr gemeint, aber sie wissen schon, dass der Mann auch bevor er mit der Curly Sue zusammen war, schon mal ein Mädchen vergewaltigt hat. Aha. Also, das heißt, die Polizei hat das doch schon mitbekommen, dass es mit dir da was passiert ist. Nee, nicht mit mir. Dass da eine Vorgeschichte war. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber die wissen, die haben es nur so erzählt. Nee, also das war so. Die Polizei hat, das war mal ein Vorfall. Bevor er mit mir zusammengekommen ist, ja, ich hab's jetzt hatte verstanden. Er davor Also, Vergewaltigt. Also der Mann ist Polizei bekannt, so kann man das sagen. Ja. Würde ich mal sagen. Also war er, also jetzt weiß ich nicht mehr, ob es ist oder nicht. Hast du für dich denn jetzt so den Entschluss gefasst, die Sache ist für dich jetzt abgeschlossen und du guckst nach vorne? Ja, also ich habe jetzt einen Freund, mit dem bin ich jetzt schon über ein Jahr zusammen. Es geht jetzt fast ins Zweijährige. Und ich meine, dem habe ich das auch erzählt und ja. Curly Sue, ich habe ja immer nette Psychologen hier sitzen im Hintergrund. Und ich möchte sehr gerne in dem Fall, dass du mit dem nochmal sprichst, jetzt im Anschluss an unser Gespräch. Bist du damit einverstanden? Ja, ich weiß halt nicht so viel erzählen, weil ich hatte zum Moment, habe ich glaube ich schon 3 Personen am Telefon gehabt. Und ich glaube, mir reicht es lieber, wenn ich mit ihm darüber geredet habe. Okay, gut. Ich will dich da gar nicht drängen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Dann sage ich dir einfach nur, wenn du das Gefühl hast, da ist Schlimmes mit dir passiert, wenn du das Gefühl hast, dass das mit deiner Seele, mit der Psyche doch irgendwas nicht in Ordnung ist, dass es dir schlecht geht, dann hol dir Hilfe. Du kannst auch gerne nochmal irgendwann bei uns anrufen und dann kriegst du die entsprechenden Telefonnummern an die Hand oder geh zu einer Beratungsstelle oder frag einen Arzt, was du machen sollst. Lass es nicht auf sich beruhen. Hol dir Hilfe von außen, wenn es dir schlecht geht. Ja? Mach ich. Liebe Curly Sue, die Frau mit dem schönen Namen. Dann wünsche ich dir viel Glück und dass dir niemals im Leben wieder sowas passiert. Ja, alles das Gute. Hoffe ich auch. Ja, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. Andrea, 43. Guten Morgen, Andrea. Hallo Domian. Hallo Andrea. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Auch einfach von vorne. Also mein Mann, also mein Lebensgefährte, der ist im Januar verstorben nach langer Krankheit. Ich habe den auch erst versorgt, dann auch später gepflegt. Ist er jung verstorben? Ja, der ist nur 58 geworden. Also ich finde das schon nicht so besonders alt. Und was ist er gestorben? Also der hatte eine Leberzirrhose. Ja. Und dann später Leberkrebs. Hatte dann aufgrund dessen eine Lebertransplantation, hat aber leider nicht viel gebracht, weil wir haben dann später erfahren, dass der Krebs also war wohl schon im Blut verteilt und hat dann nachher überall halt Metastasen gehabt. Magen, Lunge, zwischen den Wirbelkörpern und überall. Ach du je, das heißt, er hat die Transplantation über sich ergehen lassen, das ist ein schwerer Eingriff, hat eine neue Leber und dann ist der Krebs erneut ausgebrochen. Genau, ja. Ach du je, was für eine Leidenszeit. Ja, das war wirklich, das war heftig. Also die letzten 2 Jahre, die waren echt, also es war immer irgendwas. Und mit der Transplantation, das war ganz komisch. Wir sind zu diesem Gespräch gewesen, wo man diese Sachen da ausfüllen muss und so. Und er brauchte auch einen Zeugen, der das mit bestätigt, dass er damit mit allem einverstanden ist und so. Und man denkt ja so, jetzt warten wir da jahrelang drauf, dass das passiert oder dass die irgendwann anrufen. Und dann sind 12 Tage vergangen und dann kam da schon der Anruf. Also das ist ja ungewöhnlich. Das war heftig. Aber hat halt eben halt leider nicht nichts gebracht. Und also, naja, er wollte auch nicht dann danach ins Krankenhaus. Wir wussten dann jetzt so, also die haben zu uns gesagt, in der Uniklinik regeln sie ihre Angelegenheiten. Ja, gut, okay, sind wir erstmal dann so damit nach Hause gegangen und ich habe so jeden Tag so einfach so weitergemacht. Dann kam eins zum anderen und es wurde immer schlimmer und hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, wurde dann nachher künstlich ernährt und ich wusste gar nicht so genau, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe, als er dann sagte so, dass er zu Hause bleiben. Ich habe es auch gerne gemacht und Wie lange hat er denn zu Hause noch gelegen, bis er gestorben ist? Das waren so circa 11 Monate. 11 Monate ja. Zu Hause noch? Ja, ja, also anfangs war das noch so, er konnte auch noch aufstehen, so vom Bett zur Couch und zur Toilette und so. Nachher natürlich nicht mehr, die letzten 2-3 Monate ging das natürlich alles nicht mehr. Dann habt ihr eine sehr schwere Zeit hinter euch. Ja. Also, und du hast das alles alleine gemacht? Ja, ganz alleine. Also wir hatten einmal am Tag einen Pflegedienst, weil der hatte eine Morphinpumpe und die Kassetten, die darf man nicht wechseln. Also das muss der Pflegedienst machen. Die sind auch so abgeschlossen mit einem Spezialschlüssel und so. Und das haben die dann halt eben gemacht. Aber alles andere habe ich halt eben alleine gemacht. Hast du denn dann, als er im Januar gestorben ist, hast du das in gewisser Weise als Erleichterung auch empfunden? Dachte ich erst so. Also für ihn ist natürlich besser gewesen. Also war er echt nicht mehr zu erkennen als der er mal war. War schon gruselig. Und nur so jetzt im Nachhinein, am Anfang habe ich das gar nicht so gemerkt, so die ersten Wochen. Ich habe auch mit der Wohnung da zu tun gehabt und da waren noch Sachen mit Behörden zu regeln und so. Da habe ich bis vor ein paar Tagen jetzt noch mit zu tun gehabt. Und jetzt so die letzte Zeit, da merke ich halt, das ist ganz schlimm, wo der überall fehlt. Und also das, ich merke auch, das will auch keiner so wirklich hören. Na, ich habe immer so mir das nicht anmerken lassen, gelacht, getan, gemacht und keinen damit belasten. Und jetzt hatte ich mal so ein paar Tage, wo mir viel so in den Sinn gekommen ist, wo ich dann gesagt habe, ach ja, da hätte der jetzt dies oder das zugesagt oder ja, da hat er immer das und das gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, wie man dann so, ja, also jetzt fängst du schon wieder damit an und ja, das sagen die Leute. Ja, das ist, ja. Dann sagen die Leute auch noch, so. Man muss, das Leben geht ja weiter oder man muss so da vorne ungefähr, gucken, ne? Und so. Ich glaube, Herr Andrea, dass einmal aufgrund dieser schweren Leidenszeit du und dein verstorbener Mann natürlich auch unter einer Ausnahmesituation wart und unter Hochdruck agiert und gelebt hat. So, und dann, du hast völlig recht, nach so einem Todesfall muss in der Regel noch viel, bei dem einen ist es noch mehr, beim anderen ein bisschen weniger, viel geregelt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Zustand, in den du jetzt geraten bist. Mir scheint, alles ist soweit jetzt erledigt, was man regeln muss. Ja, ich finde das im Moment, das wird eigentlich, man sagt ja immer so, mit der Zeit wird es besser. Nein. Für mich ist das genau umgekehrt. Aber Andrea, von Tag zu Tag schlimmer. Ja, aber guck doch mal, das ist doch noch gar nicht lange her. Ja, stimmt. Es ist nicht lange her. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann noch zwischenzeitlich beschäftigt warst mit so vielen anderen Sachen, dann bist du jetzt gerade in einer heftigen Trauerphase. Und wahrscheinlich ist es, so ist es bei vielen Leuten, dass das nach einer Weile besser geht, aber es kann auch dann wieder passieren, dass es wieder schlimm wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so, dass das nochmal irgendwie normal wird oder so. Ja, das kann man sich nie vorstellen, wenn man schwer trauert. Aber glaub mir, es werden Zeiten kommen, wo es dir auch entspannter geht. Ich finde, wichtig ist nur, dass du das jetzt so akzeptierst für dich. Das ist jetzt eine traurige Zeit für dich. Und das ist normal und das ist nicht schlimm. Und du gehst jetzt durch Täler. Das geht man, wenn man einen Menschen verloren hat und mit so einem traurigen Schlussschicksal dann auch konfrontiert worden ist. Der war auch halt eben immer für mich da und er war so der Ruhige und ich konnte ihn voll quatschen von morgens bis abends. Das hat ihm auch nichts ausgemacht und hat halt zugehört und war für mich da. Habt ihr Kinder zusammen? Also ich habe 2 Kinder, die sind aber nicht von ihm, aber die sind mit ihm zusammen groß geworden und die leiden auch beide darunter, das weiß ich auch. Nur meine Tochter, die studiert halt eben, auch nicht hier, wo ich wohne, sondern woanders. Und mein Sohn, der hat seine 2. Ausbildung fertig, der geht jetzt so zur Technikerschule neben seiner Arbeit. Andrea, wenn du... Sind halt eben mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, genau, wenn die mit anderen Dingen beschäftigt sind, wenn andere Freunde das vielleicht schon gar nicht mehr hören wollen, wenn du was erzählst, dann versuche doch, Kontakt aufzunehmen oder eine Trauergruppe zu finden, wo du mit Menschen zusammen bist. Ja, das habe ich auch schon überlegt, Wir rufen dich gleich sowieso nochmal an und wir können mal gucken, was wir dir in deiner Umgebung anbieten können. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Trauergruppe wäre gut. Und dann wäre es auch gut, dass du einfach versuchst, deine Zeit und deine Tage zu strukturieren. Dass du das ist echt schwer. Ja, das musst du machen, sonst sackt man immer wieder weg. Ja, ich merke das auch, also ich habe gar keinen vernünftigen Tagesablauf mehr im Moment. Ich habe abends Angst, ins Bett zu gehen. Das finde ich für mich selber Ausreden, nicht schlafen gehen zu müssen. Und auch, ich habe früher nie sowas gehabt, dass ich nachts aufstehen musste. Mhm. Ich stehe zigmal in der Nacht auf. Und Andrea, jetzt ist die Sendung vorbei. Ja, okay. Aber wir melden uns gleich nochmal bei dir. Du legst bitte auf und alles Weitere dann im Hintergrund. Und ich wünsche dir viel Kraft. Dankeschön. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Gerne. Tschüss. Bitte ciao. Ich auch. Tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.